Heute in Musik unserer Zeit ein Streifzug durch das Festival für neue Musik in Stuttgart, Ekla. Und am Schluss, nach 3,5 Tagen Musik, gab es ihn tatsächlich im letzten Konzert am Sonntagabend, einen Ekla. Ausgelöst hat die Aufregung der 35-jährige deutsche Komponist Johannes Kreidler. Er hat sich einen Namen gemacht mit eigenwilligen, provokanten, aber immer auch zum Nachdenken anregenden Konzeptstücken. 2008 zum Beispiel komponierte er das Stück Product Placements. Es dauert genau 33 Sekunden und es kommen darin nicht weniger als 70.200 Fremdzitate vor. Diese Fremdzitate meldete Kreidler ganz korrekt bei der GEMA an, der Deutschen Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte, und erfüllte für jedes Zitat ein Formular aus. Schließlich fuhr er mit einem Lastwagen voller Papiere bei der GEMA in Berlin vor und lieferte die Formulare ab. Johannes Kreidler hat damit den GEMA-Formalismus rund um das Urheberrecht ins Absurde gesteigert. Und was hat jetzt beim Bolero provoziert? Hören Sie selbst. Mein Name ist Johannes Kreidler, ich bin Komponist, lebe in Berlin, bin 1980 geboren. So, mein Orchesterstück mit dem Titel Minus Bolero ist ein sehr konzeptuelles Stück, denn ich habe da keine einzige Note komponiert und sogar noch weniger. Was ich gemacht habe, ist Noten entfernt. Es ist Original Maurice Ravel Bolero und ich habe aus der Partitur von Ravel alle melodischen Elemente sozusagen rausradiert. Wir hören also nur noch die Begleitung. Das kann man dann ganz verschieden deuten. Und es hat auch schon damit angefangen, dass es wirklich sehr viel Widerstand im Orchester gab, die das als Provokation empfunden haben oder als Bloßstellung. Natürlich steht man da sehr nackig sozusagen dann da, wenn nur noch die Begleitstimmen zu hören sind. Aber das hat mich schon sehr interessiert, genau sowas mal herauszukitzeln. Was genau ist jetzt die Idee dahinter? Ich wollte gerne mal den Bolero von Ravel ohne die Melodie hören. Die Idee ist schon 5 Jahre alt und jetzt kann man sagen, an sich war das jetzt für mich zu schreiben eine Stunde Arbeit, so die Partitur von Ravel und das Ausstreichen. Aber tatsächlich habe ich 5 Jahre an dem Stück gearbeitet, nämlich die Arbeit war zu überlegen, kann man das machen? Ist das interessant? Ja? Ist das relevant? Und nach 5 Jahren bin ich doch zu durchgerungen, so doch, jetzt ist die Zeit, glaube ich, reif. Und ich will das hören. Ja, das Aber ist es eine musikalische Frage oder steckt da noch eine andere Frage dahinter? Also ich will an sich selber nicht unbedingt zu viel an Interpretation da jetzt schon vorgeben, dass da kann man, ich finde es musikalisch interessant, diese Begleitung. Gerade der Bolero eignet sich da irgendwie sehr gut. Erstmal, weil der erstens selber eigentlich schon ein konzeptuelles Stück ist. Und dann ist es da einfach sehr klar getrennt zwischen Melodie und Begleitung. Und dann ist es einfach auch ein ganz bekanntes Stück. Ich kann irgendwie einfach dort voraussetzen, dass man die Melodie ja eh kennt. Und Ja, das Resultat ist dann eben so etwas eher wie eine Minimal Music auf einmal. Also breitet sich so eine Klangfläche eigentlich aus, die immer lauter wird. Also das finde ich daran musikalisch interessant. Jetzt kann man das aber noch nicht weiter deuten, von wegen, was das heißt, dass immer statt was hinzuzufügen, statt überhaupt Noten zu schreiben, dass ein Komponist nur etwas komponiert durch Noten subtrahieren, sondern dass mal diese als Haltung so, ich will vielleicht auch mal, dass die Welt weniger wird. Und dann kriegst du auch noch eine politische Dimension, dass zum Beispiel es diese Orchesterfusion gibt, wobei das, wie gesagt, die Idee ist schon ein paar Jahre alt, das tritt jetzt noch hinzu, das, auf jetzt kann man das auch mal so verstehen, nur noch das halbe Orchester, Stellen gestrichen, hört das auf einmal, auch das kann man da drin hören, was aber eigentlich nicht intendiert war, ne? Also dann aber zum Beispiel eine Frage von Autorschaft. Ja, will ich, alle Noten sind da nicht von mir, sondern Ravel, aber trotzdem ist es ja irgendwie auch nicht Ravel, sondern schon ein Stück von Johannes Kreidler. Ich meine, es ist gemeinfrei, zumindest in Deutschland. Ravel ist schon länger als 70 Jahre tot, was ja eigentlich auch wieder schade ist, wenn es jetzt auch noch eine juristische Frage wäre, ob das überhaupt legal ist. Vor 10 Jahren wäre das noch so gewesen, wurde vom Orchester auch sofort geprüft. So, ne? Und natürlich die Struktur von Orchester, von Melodie und Begleitung, dass man das irgendwie eben mal so umdreht und das eine sozusagen freilegt, den Hintergrund voranstellt. Also all das steckt in diesem Konzept drin. Und wie haben Sie das jetzt mit dem Orchester gelöst? Das haben Sie diskutiert? Oder das wäre ja auch noch ein interessanter Moment also, an dem ganzen Stück. Man, an sich muss man da nicht viel proben, das Stück ist im Repertoire von dem Orchester. Aber halt, wir haben es dann einmal in der Probe durchgespielt und da haben wir erst gemerkt, was es damit auf sich hat. Und nach der Probe hat der Orchestervorstand eine E-Mail geschrieben an den Festivalleiter Björn Gottstein. Also erst war nicht davon die Rede, sie wollen das nicht spielen. Das ist kein Musikstück, ja, das ist, wie kann man für sowas Geld ausgeben? So. Das haben sie wieder selber zurückgenommen. Aber sie haben wohl, so wenn ich es richtig verstanden habe, doch, dann ist also zumindest wollten sie zu Ausdruck geben, wir missbilligen das, finden es nicht gut, aber wir werden es machen. Jetzt haben wir heute in der Generalprobe, hat Björn Gottstein nochmal vor meinem Stück nochmal kurze Ansprache an das Orchester gehalten, wo er versucht hat zu vermitteln, mal kurz zu erklären, dass zum Beispiel in der bildenden Kunst gibt es auch solche, schon eine ganze Tradition von Appropriation und von Veränderungen. Duchamp, der einen Schnurrbart an die Mona Lisa malt, Rauschenberg, der ein Bild von Willem de Kooning ausradiert hat und Maler, die Leinwände wieder geschwärzt haben und sowas. Also da gibt es schon sozusagen Autoritäten, zumindest in der bildenden Kunst, mit die man da dann doch vielleicht heranziehen kann, um mal ein bisschen zu erklären, dass das nicht nur ein Witz ist oder sowas. Ja. Aber interessanterweise müssen Sie sich jetzt, um das Stück zu verteidigen, auch wieder auf die Tradition beziehen, die es ja irgendwo hinterfragt. Na gut, in irgendwelchen Traditionen steckt man immer drin und es bezieht sich auf ein traditionelles Stück. Insofern kommt dann auch noch dann andere Traditionen irgendwie an dem Punkt wieder zusammen, ja. Aber es ist tatsächlich etwas, ich habe sowas noch nie gehört. So in der Musik eben so ein Ansatz. Auch deshalb wollte ich einfach, das will ich mal hören. Bolero von Johannes Kreidler. Zuerst dachte ich auch, das Ganze sei nicht mehr als Klamauk. Doch dann hat mich die Aufführung dieses neuen Boleros richtig gepackt. Es ist tatsächlich faszinierend zu hören, wie farbenreich Ravel die Begleitstimmen instrumentiert hat. Und natürlich ist man während der ganzen Aufführung mit seiner inneren Stimme beschäftigt, die einem die Melodie wie einen Phantomschmerz aufdrückt. Minus Bolero regt auch an, über Orchesterhierarchien nachzudenken, wenn aufs Mal die zweite Flöte solistisch aufspielt und die ersten Geigen fast durchgehend still und stumm bleiben müssen. Und nicht zuletzt bleibt eine bittere Erkenntnis, dass sich das Radiosymphonieorchester Stuttgart des SWR anfänglich gesträubt hat, diese zugegebenermaßen ungewöhnliche Bolero-Variante zu spielen, zeigt, welch konservative Grundhaltung in gewissen Orchestern nach wie vor steckt und macht deutlich, wie dringend notwendig es experimentierfreudige Orchester braucht. Dass bei der geplanten Fusionierung der beiden SWR-Rundfunkorchester nun genau so ein experimentierfreudiges und auf neue Musik spezialisiertes Spitzenensemble aufgelöst wird, nämlich das SWR-Orchester Baden-Baden und Freiburg, das ist einfach nur beschämend. Minus Bolero von Johannes Greidler hat also am Schluss vom Eklat-Festival viele Fragen aufgeworfen. Was will gute Kunst mehr? Ravels Bolero bleibt Ravels Bolero, auch wenn die Melodie fehlt. Hier die spannende Version des deutschen Komponisten Johannes Greidler, Minus Bolero, gespielt vom Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR, Leitung Rupert Huber. Musik unserer Zeit heute mit einem Streifzug durch das Festival Eklat in Stuttgart, das vom 5. bis 8. Februar 2015 stattgefunden hat.